بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ويسعر من براكين لغى الأشواق يلفحني ويسعر. Besuchen Sie uns jeden Dienstag, Donnerstag sowie jeden Samstag auf www.paltai.com im Raum für Sibylle auf dem Weg. Der Anlass beginnt immer um 19 Uhr. لم يعد يطوى على إخماد ما فيني وما شوقي إلى ليلى ولا للخرة. Was bedeutet, was ist Iman? Jemand fragt dich, was ist Iman bei Ahl Sunnah wal Jamaah? Dann sagen wir, die Definition von Iman ist die Aussage mit der Zunge, die Tat der Zunge und die Tat des Herzens und die Tat من مرغ الكفار وحل الذل والدني ولكن للحتوف الحمر للغر البيامين. Drei Fundamente oder drei nicht zwei Komponente, barakallahu fikum, drei Komponente des Imans. Wenn eine dieser drei Sachen fehlen, ist man kein Muslim. Wenn dir der innere Iman fehlt, oder besser gesagt, die Taten des Herzens fehlen dir, ja? Bist du kein Mu'min, du bist kein Gläubiger. Wenn dir die äußerlichen Taten fehlen, wie können wir dann sagen, ist ein Gläubiger? Ja? Wenn er nur sagt, ich glaube an Gott, das hat dich nicht zum Muslim gemacht. Ja? Sondern die Taten machen dich zu einem Muslim. Deine Taten, das was du machst, macht dich zu einem Muslim. Die Shahada und das Gebet an erster Stelle und dann die anderen die anderen Pflichten. على عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا. Wenn ich jemand fragt, was ist die Definition von Iman, sagst du ihm, die Definition von Iman bei Ahl Sunnah wal Jamaah ist die Aussage mit der Zunge und der Glaube mit dem Herzen oder die Taten des Herzens und die äußerlichen Taten des Körpers. Das ist Iman. Na? Aber in diesen anderen Sinne, den wir jetzt gerade erwähnt haben, was ist Iman? Achso, das ist mehr Macht. Also zum Beispiel freiwilliges Gebet und so. Natürlich. Dann sagst du, Iman in diesem Sinne ist die zweite Stufe des Glaubens. Das sind die Mu'minin. Muslimin, Muslimun, Mu'minun und Muhsinun. Ja? Und dann kommt die dritte und die höchste Stufe des Glaubens, der Ihsan. Besuchen Sie uns jeden Dienstag, Donnerstag sowie jeden Samstag auf www.paltai.com im Raum für Sibylle auf dem Weg. Ihr Anlass beginnt immer um 19 Uhr. عزة الدين وصون النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضوا لله نحبهم على أطراف مسنونه وصون النصر. Was ist der Ihsan? Haben wir gesagt, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Weil wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich sehr wohl. Ha? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Jetzt kommt die Frage der Ibadah. dass du Allah anbetest, dass du Allah Ibada machst, dass du Gottesdienst ausführst auf eine Art und Weise, als ob du Allah vor dir sehen würdest. Wenn du ihn aber nicht sehen kannst, was logisch ist, dann sieht er dich. Und dieses Gefühl, dass du ständig beobachtet werdest, hat ein Muhsin immer bei sich. Ja? Aber ein Mu'min weniger und ein Muslim noch weniger. Aber alle sind Muslime. Deswegen, wenn du sagst Iman, ja, dann bedeutet das auch gleichzeitig Islam. Wenn du sagst Islam, dann bedeutet das auch gleichzeitig Iman. Aber wenn du sagst Ihsan, dann bedeutet das logischerweise gleichzeitig Islam und Iman. Videos und Audios finden Sie unter www.mukatila.de und www.salafimedia.de. أبعث الأشواق على الشوق يحدوني إلى القادات في الشيشان أبعث شجو مشجوني إليهم أبعث الأشواق على الشوق يحدوني وأنتظر الصلاة منهم لعل الصوت يشفيني نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Wir haben in den letzten paar Vorträgen haben wir die Bedeutung von Islam und die Bedeutung von Iman und Bedeutung von Ihsan erwähnt. Könnt ihr euch erinnern? Und wir haben auch erwähnt, dass jeder dieser drei Sachen, die wir erwähnt haben, dass es eine Bedeutung hat, in dem Sinne, in dem es erwähnt wird. Wenn du sagst, was ist Islam, zum Beispiel jemand fragt dich, was ist Islam, dann sagst du, in welchem Sinne? In welchem Sinne die Definition von Islam als Religion ist so und so und so. Wenn du aber die Definition von Islam meinst, was bedeutet Islam als der Teil der Religion, die Stufe des Glaubens, dann hat Islam seine andere Bedeutung. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Wir haben gesagt, wenn ihr euch erinnern könnt, diese drei Sachen, der Islam und der Iman und der Ihsan, das sind die drei Stufen des Glaubens. Islam ist die erste Stufe. Iman ist die zweite Stufe und Ihsan ist die größte und die höchste Stufe des Glaubens. Ja? Ist das nicht so? Barakallahu fikum. Ja? Wenn wir einzeln diese Sachen erwähnen, oder besser gesagt, wenn wir sie zusammen erwähnen, Iman, Islam, Iman und Ihsan, dann hat es jede dieser drei Sachen hat seine eigene Bedeutung. Ja? Islam in diesem Sinne bedeutet die äußerlichen Taten, die man macht. Ja? Die äußerlichen Taten, die man macht. Das Gebet, das Fasten, Hajj, Dschihad und so weiter und so weiter. Wenn man sagt Iman, ja, in diesem Sinne, dann hat es die innerlichen Taten, barakallahu fikum, die innerlichen Taten. Ja? Deswegen, wenn jemand sagt, mein Iman ist stark, und er meint damit die Taten des Herzens, seine innerlichen Taten, dann ist das erlaubt. Aber allgemein, dass er sagt, mein Iman ist stark und meint damit nur seine Überzeugung, dann ist das falsch. Weil wir haben gesagt, der Iman, die Definition von Iman, wenn man es in einem, wie sagt man das, in einem anderen Sinne erwähnt, dann hat Bedeutung, was ist Iman? Qawlu bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa amalu bil jawarihi wal arkan. Was bedeutet, was ist Iman? Jemand fragt dich, was ist Iman bei Ahli Sunnah wal Jama'ah? Dann sagen wir, die Definition von Iman ist die Aussage mit der Zunge, die Tat der Zunge und die Tat des Herzens und die Tat körperlich, des Körpers. Das ist Iman. Drei Fundamente oder drei, nicht Säulen. Komponente, barakallahu fikum. Drei Komponente des Imans. Wenn eine dieser drei Sachen fehlen, ist man kein Muslim. Wenn dir der innere Iman fehlt, oder besser gesagt, die Taten des Herzens fehlen dir, ja, bist du kein Mu'min. Du bist kein Gläubiger. Wenn dir die äußerlichen Taten fehlen, wie können wir dann sagen, ist ein Gläubiger? Ja? Wenn er nur sagt, ich glaube an Gott, das hat dich nicht zum Muslim gemacht. Ja? Sondern die Taten machen dich zu einem Muslim. Deine Taten, das was du machst, macht dich zu einem Muslim. Die Shahada und das Gebet an erster Stelle und dann die anderen Faraid, die anderen Pflichten. Ja? Und was haben wir noch gesagt? Ja? Wenn ich jemand fragt, was ist die Definition von Iman, sagst du ihm, die Definition von Iman bei Ahl Sunnah wal Jama'ah ist die Aussage mit der Zunge und der Glaube mit dem Herzen oder die Taten des Herzens und die äußerlichen Taten des Körpers. Das ist Iman. Na? Aber in diesen anderen Sinne, den wir jetzt gerade erwähnt haben, was ist Iman? Achso, das ist Lehrmacht. Also zum Beispiel freiwilliges Gebet und so. Natürlich. Dann sagst du, Iman in diesem Sinne ist die zweite Stufe des Glaubens. Das sind die Mu'minin. Ja? Muslimin, Muslimun, Mu'minun und Muhsinun. Ja? Und dann kommt die dritte und die höchste Stufe des Glaubens, der Ihsan. Was ist der Ihsan? Haben wir gesagt, أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك dass du Allah so anbetest als ob du ihn sehen würdest, weil wenn du ihn nicht siehst, er sieht dich sehr wohl. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Jetzt kommt die Frage der Ibadah, dass du Allah anbetest, dass du Allah Ibadah machst, dass du Gottesdienst ausführst auf eine Art und Weise, als ob du Allah vor dir sehen würdest. Wenn du ihn aber nicht sehen kannst, was logisch ist, dann sieht er dich. Und dieses Gefühl, dass du ständig beobachtet werdest, hat ein Muhsin immer bei sich. Ja? Aber ein Mu'min weniger. Und ein Muslim noch weniger. Aber alle sind Muslime. Deswegen, wenn du sagst Iman, ja, dann bedeutet das auch gleichzeitig Islam. Wenn du sagst Islam, dann bedeutet das auch gleichzeitig Iman. Aber wenn du sagst Ihsan, dann bedeutet das logischerweise gleichzeitig Islam und Iman. Barakallahu fikum. Ja? Deswegen haben wir einmal, als wir in der alten Moschee waren, haben wir dann so einen Kreis gezeichnet. Dann haben wir gesagt, dieser Kreis, stell dir also dieser Kreis, wenn du ihn von oben anschaust. Wenn du ihn aber von der Seite, Seitenansicht anschaust, dann ist das wie eine Pyramide. Wie nennt man das? Eine Zylinder. Echt? Zylinder, ne? Nein, Zylinder. Ein Kegel. Zylinder ist. Ja. Barakallahu. Also wie ein Kegel. Halas, wenn du ihn von oben anschaust, dann sagen wir, der Kreis, das ist Islam. Dann gibt es in diesem Kreis noch einen anderen Kreis, einen kleinen, das ist der Iman. Und ganz in der Mitte ist noch ein Kreis, das ist der Ihsan. Von oben gesehen. Wenn du die Seitenansicht, ein Kegel. Unten. Der Islam, du bist Muslim geworden. Aber durch deine Taten hast du dir eine höhere Stufe erarbeitet. Das ist der Iman. Und dann hast du weitergearbeitet. Und du hast Allah so angebetet, du hast deine Ibadat so verrichtet, so als ob du Allah siehst. Wenn du ihn nicht sehen kannst, dann sieht er dich. Und dadurch bist du auf die höchste Stufe des Glaubens gelangt. Und das ist der Ihsan. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Was haben wir gesagt, ist Ihsan, dass du Allah anbetest, so als ob du ihn sehen würdest. Das bedeutet, Ihsan ist eine Tat auf die beste und schönste, dass du eine Tat der Ibadah auf die schönste und beste Art und Weise verrichtest. Das ist Ihsan. Und von dem Wort Husn, Hasane. Was ist Husn oder Hasane? Schön. Ja? Hassan. Schön. Wenn jemand Hassan heißt oder Hassan, ja? Schön. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ihsan ist eine Wohltat oder eine schön verrichtete Tat oder eine gute Tat. Ja? Muhsin ist einer, der Gutes tut. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Wir werden inshallah ta'ala den Tafsir von dieser Aya. وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَا. Und die, die Gutes tun, oder أَحْسَنُوا, die das Beste tun, oder eine Tat auf die schönste Art und Weise verrichten, ja? Was bekommen sie? Husna. Sie werden das Gutes bekommen dafür. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَزِيَادَ. Und noch dazu. Was sagen die islamischen Gelehrten im Tafsir dieser Aya? وَالَّذِينَ وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا حُسْنَ وَزِيَادَ. Die, die Gutes tun, ja? Sie bekommen Gutes. Und Ziyada, was ist Ziyada? Zaid. Und plus noch dazu. Aywa. Husna, was Gutes ist, das Paradies. Wa ziyada, und noch mehr darauf ist, dass du Allah sehen kannst. Deswegen zum Beispiel die Mu'tazila, die Shayatin, die verleugnet haben, dass man Allah im Paradies sehen wird, dass man Allah subhanahu wa ta'ala Gesicht sehen kann. Was haben sie gesagt? Ha? Ibn Arabi in seinem Tafsir. Ja? Und andere. Sie sagen, die größte Belohnung ist Jannah. Wenn du das liest, sagst du, das stimmt. Ja? Aber er wollte etwas anderes. Die Jannah ist die größte Belohnung. Es gibt keine größere in dem Sinne, dass du Allah sehen kannst. Verstehst du mich? Ja? Und wer nicht ein bisschen genau hinguckt, wir sagen, ja, der Shaitan im Arabi hat der richtig gesagt. Ja? Die größte Belohnung ist Jannah, Paradies. Aber er wollte etwas damit anderes. Er wollte verleugnen, dass man Allah sehen kann. Es gibt nicht diese Belohnung, dass man Allah subhanahu wa ta'ala sehen kann. Das Wort Ihsan oder Muhsin wird sehr, sehr oft im Koran erwähnt. Ja? Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und Ihsan, haben wir gesagt, das ist die höchste Stufe des Glaubens. Wir haben gesagt, dass du Allah anbetest, so als ob du ihn sehen würdest. Jetzt kommen wir zum Thema Al-Ibadah. Dass du Allah anbetest. Das Wort Ibadah, jetzt beschäftigen wir uns mit diesem Thema. Weil wir sind Muslime. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Was sind die Muslime? Muslim. Oder besser gesagt, ja, in dem Sinne. Aber in dem Sinne, was wir da erwähnen. Das ist die schwächste Stufe des Glaubens. Islam ist die schwächste Stufe des Glaubens. Wir wollen uns steigern. Mu'minin sein. Ja? Und dann wollen wir noch mehr steigen. Muhsinun sein. Und das kann ein Mensch. Wallahi. In jeder Generation, ja? In jedem Zeitalter, wird es immer Leute geben, die es den anderen Muslimen zeigen, wo es lang geht und wie man es richtig macht. Immer. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Leute, die Allah anbeten, so als ob ihn sehen würden. Oder, wenn sie das nicht können, Allah sieht sie. Sie haben das Gefühl, immer, dass Allah sie sieht. Zum Beispiel, du stehst im Gebet und denkst, du hast das Gefühl, Allah beobachtet mich. Wie wird das Gebet wohl sein? Irgendwie rauf, runter, rauf, runter. Oder wirst du dich bei diesem Gebet, wie sagt man das, bemühen? Natürlich, ergeben, du wirst dich bemühen, dass dieses Gebet richtig, das ist richtig gut, du wirst das dein Bestes geben. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und das bei jeder anderen Ibadah. Jetzt kommen wir zu dem Wort Ibadah. Was ist Ibadah? Ibadah, wir sagen Gottesdienst. Aber der Tarif, die Definition von Ibadah bei Ahli Sunnah wal Jama'ah ist, jede Tat, Ibadah, ist jede Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit der Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Egal, ob es eine Aussage ist oder eine Tat des Körpers oder eine Tat des Herzens. Ja? Allgemeine Bedeutung von Ibadah ist, all das, was du sagst, was du machst und was du glaubst, ja? Von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit dem, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Das ist die Bedeutung von Ibadah. Das bedeutet, wie die islamischen Ulema sagen, eine gute Niyyah verwandelt die Ada in Ibadah. Ja? Eine gute Niyyah, eine aufrechte Niyyah verwandelt eine normale Sache, wie zum Beispiel Essen, es verwandelt sie in Ibadah. Das Duschen, du sagst, ich gehe mich duschen. Was ist Duschen? Ist Duschen eine Ibadah? Nein. Aber wenn du die richtige Niyyah hast, die richtige Absicht, warum du diese Sache machst, ist es nicht mehr Ada, sondern es wird dir als Ibada, als Gottesdienst, ja, eingestuft und eingeschrieben. Zum Beispiel, der eine duscht sich, weil sich jeder duscht halt. Nach der Arbeit, ich dusche mich ja, jeder duscht sich. Ja. Der andere aber, er duscht sich, damit er in die Moschee gehen kann, ja, damit er den anderen Muslimen angenehm riecht, damit die anderen Muslime sich wohl in seiner Gegenwart fühlen. Ja? Er macht das für Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? In diesem Sinne ist es, der eine isst, damit seine Muskeln groß werden, damit er dann gut aussieht, wenn er so macht. Ja? Oder das ist nichts. Aber der eine isst, damit er, ja, damit er stark bleibt, damit er kräftig bleibt, für? Für was? Damit er Allah dienen kann und damit er dieser Religion dienen kann. Das ist ein großer Unterschied, Wallahi. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Der eine kauft sich teure Klamotten, weil das halt Mode ist. Der andere kauft sich Qualität oder gute Bekleidung, für was? Damit er Allah subhanahu wa ta'ala ni'ama, die er ihm geschenkt hat, damit er sie zeigt. Und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich damit ausgestattet, aus seiner Liebe, aus seiner Ni'ama. Weil der Prophet sagt, Allah liebt es an seinem Diener. Ja? Was? Allahs Großzügigkeit zu sehen. Ja? Versteht ihr mich? Allah war großzügig zu dir und hat dir alles gegeben. Und du zeigst es den Leuten und sagst, Leute, Allah subhanahu wa ta'ala hat mich mit allem ausgestattet. Ja? Du machst das, damit die Leute sehen und sagen, Wallahi, diese Muslime, die sind wirklich zu beneiden. Auf die kann man wirklich, die sind zu beneiden. Mit ihrem Aussehen, mit ihrem Benehmen, ja? Mit ihrer Ibada. La hawla wa la quwwata illa billah. Ja? Wallahi, die sind, und die Muslime sind wirklich zu beneiden. Überlegt's nur. Die wahren Muslime sind wirklich zu beneiden. Die Koran und Sunna befolgen, Wallahi, sie sind wirklich zu beneiden. Ja? Und sie sind das einzige Wertvolle auf dieser Welt. Wallahi, es gibt keinen Zweifel. Ja? Die Muslime verstehen das nicht, weil sie nicht die Sunna des Propheten alaihi salatu wasalam lesen. Ja? Ein bestes Beispiel dafür. Ja? Wenn wir wissen, dass es irgendwo Gold gibt oder sowas, ja? Oder Erdöl, oder irgendwas Gutes. Du hörst, Leute haben sich dort versammelt, alle gehen dorthin, dort ist irgendwas. Was sagt der Prophet, alaihi salatu wassalam? Aus welcher Richtung werden die schwarzen Flaggen kommen, um sich Mehdi anzuschließen, um gegen Dajjal zu kämpfen? Von wo? Horasan. Wieso haben sich ausgerechnet in Horasan? Alle Kuffar versammelt. Jedes Land hat seine Leute dort geschickt. Jedes Land hat seine Soldaten dorthin geschickt. Der eine 10, der eine 15, der eine 100, der eine 3000, der eine 4000. Alle haben seine Leute dorthin geschickt. Dort passiert irgendwas. Dort, dieses Land bereitet sich für irgendwas vor. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat es gesagt. Und wir müssen auf unseren Führer warten, genauso wie die Muslime auf ihren Führer warten, den Imam Mahdi. Und die auf ihren Führer Dajjal. Subhanallah. Der Prophet sagt, sie kommen euch unter 70 Flaggen. 70 verschiedene Flaggen werden sie kommen. Muslime, wenn sie das lesen würden, wenn sie das verstehen würden, dann würden sie auch unsere Zeit, in der wir leben, sie würden sie verstehen. Was gibt es dort in Horasan? Was gibt es dort? Barakallahu fikum. Dort gibt es gar nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nur Stein, Felsen, nichts. Wieso haben sie nicht ein reiches Land ausgesucht? Ein Land, das wirtschaftlich wirklich stark ist. China zum Beispiel. Oder Türkei. Oder Brasilien zum Beispiel. Die Lunge. Brasilien ist die Lunge der Erde. Ja, Amazonas. Wieso sind sie nicht dorthin gegangen, damit sie dort irgendwas... Sie gehen in die Berge, in die Steine. Warum? Weil sie, Wallahi, die Juden glauben an die Sunna des Propheten, alaihi salatu wassalam. Und sie glauben an die Prophezeiungen. Wir sagen Prophezeiungen, die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala, die er den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, offenbart hat. Sie glauben fest daran, dass ihr Imam Dajjal kommen wird und dass er sie anführen wird. Ja? Wieso haben sie sich dort alle versammelt? Die ganze Welt. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ja? In Afghanistan, er hat gesagt, gibt es nur Haschisch. Nur Haschisch. Sie wollen nichts ändern. Sie wollen nichts ändern. Ihnen ist die muslimische Bevölkerung wurscht. Ja? Wallahi, schau. Natürlich, natürlich. Aber du weißt, du musst, wir verbinden die Sira des Propheten Salam. Wir nehmen alle Hadithe und alle Überlieferungen, um uns ein Bild zu bilden. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was sagt der Prophet? Was sagt Huyay ibn Ahdab, der Führer von Beni Nadir? Oder Beni Nadir, die Juden. Was sagt er? Er sagt, mir tut es nicht leid, dass ich dich bekämpfe, ja, Mohammed. Ja? Aber jeder soll wissen, dass das das Ende ist, von dem, der gegen die Propheten kämpft. Was haben die Sahaba mit ihm gemacht? Sie haben geschlachtet und in ein Loch reingeworfen. Einfach so, wie ein Tier. Rein, fertig. Ja? Er hat gegen den Propheten gekämpft und sagt, mir tut es nicht leid, dass ich mich dir widersetze, Mohammed. Aber jeder soll wissen, dass das, ja, das Ende von jedem ist, der gegen die Propheten gekämpft hat. Und was, wir haben darüber gesprochen, als er sagte, Al-Dhul katabaha Allahu li Bani Israel. Die Erniedrigung, die Allah Benu Israel schon längst vorgeschrieben hat. Allah hat die Erniedrigung für Benu Israel schon vorbereitet. La haula wa la quwwata illa billah. Und sie glauben das. Und er will da bleiben, er will bei dieser Sache glauben. Er will bei dieser Sache bleiben. Der Prophet s.a.w. kommt und sagt, mein Beispiel und Beispiel der Menschen ist wie ein Beispiel von einem Menschen, der zu seiner Volksgruppe kommt. Er kommt zu seinem Volk, zu seiner Stadt, alle kennen ihn und sagt, oh ihr Leute, ihr kennt mich, ich rede nur die Wahrheit, ich spreche nur die Wahrheit. Ich habe mit meinen Augen gesehen, mit meinen eigenen Augen, habe ich gesehen, wie sich eine Armee vorbereitet hat. Ja? Rettet euch mit mir. Und eine Gruppe wird ihm glauben und wird sich mit diesen Menschen, mit diesen aufrechten Menschen, wird die Stadt verlassen und sie werden sich retten. Die andere Gruppe wird ihn einfach verleugnen, sie wird ihn nicht glauben und sie wird bleiben. Was wird mit ihnen passieren? Die Armee wird kommen und wird sie vernichten. Das Gleiche ist mit der Menschheit und mit unserem Propheten alaihi salatu wassalam. Er kam, um die Leute zu warnen. Entweder sie gehen mit ihm oder sie widersetzen sich. Und genau das Gleiche passierte in Mekka. Und nicht nur in Mekka. In der Rest der Welt. Eine Gruppe folgte Muhammad a.s. und die andere wollte ihm nicht folgen. Jeder hat seinen Weg gefolgt. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Ibadah. Kommen wir wieder zu Ibadah. Ibadah in der arabischen Sprache bedeutet Tadallul wal Khudu'. Tadallul ist Erniedrigung. Und Khudu' ist was? Esch? Nein, das Gegenteil von Erhöhung. Esch? Niederwerfung und Erniedrigung bedeutet Ibadah in der arabischen Sprache. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Und Shara'an, also die Definition von Iman, haben wir schon erwähnt. Jede Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt und mit der er zufrieden ist. Naam. Frage: Wieso nennt man die Diener Allahs Ibad? Oder eine Ibad ist Mehrzahl und einer ist Abd, Diener, Sklave. Wieso? Ja? Weil er sich durch seine Taten, er versucht, sich Allah niederzuwerfen. Er versucht, sich zu erniedrigen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ja? Deswegen, barakallahu fikum, deswegen sagt man Abd, einer, der sich vor Allah niederwerft, einer, der sich vor Allah erniedrigt. Ja? Und das ist der größte Stolz, der einem Menschen passieren kann. Der versucht, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala zu erniedrigen. Das ist der größte Stolz. Wer sich vor Allah erniedrigt und wer sich vor Allah unterwirft Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn über alle Menschen heben. Wie der Prophet sagt, Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. Der, der sich für Allah niederwerft, sich niedertut, in dem Sinne, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn erheben. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und jeder, der sich erhoben hat, um sich wichtig zu machen, Allah hat ihn am Ende erniedrigt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ein Beispiel ist zum Beispiel Gaddafi. Ein gutes Beispiel, wallah. Der war so hochmütig. Er hat so viel Zulm. Er hat so viele unschuldige Menschen getötet. Subhanallah. Er hat die Leute erniedrigt. Er hat geglaubt, er ist was Besonderes. Er hat sogar Ayat aus dem Koran, aus dem Buch Gottes, Subhanallah, aus dem Buch Gottes, hat er einige Ayat. Was? Er hat sie gestrichen. Dass er mit Allahs Wort nicht regiert hat, das ist kein Geheimnis. Jeder weiß das. Er glaubt, er wäre was Besonderes. Er hat geglaubt, er wäre der Gott, wa yazin billah. Dass er Gesetze machen kann. Dass das Gesetz Gottes nicht so wichtig ist. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm gemacht, mit diesen Tyrannen? Er hat erlaubt, dass man ihn aus seinem Kanal rausholt, wie eine Kanalratte. Ja? Dass ihn die Leute bespucken und treten und am Ende landet er in Jahannam wa bi's al-masir. La hawla wa la quwwata illa billah. Was ist mit Pharao passiert? Firaun? Ja? Der Herrscher der Welt. Was ist passiert? Allah hat ihn ertrinken lassen. Hat aber nicht erlaubt, dass das Meer ihn verschluckt, sondern hat ihn wieder rausgegeben, damit die Menschen ihn sehen können. Als Zeichen Gottes. Dieser Herrscher, nein, das kann doch niemals Firaun sein, dass er ertrinkt. Und seine ganze Armee, jeder Einzelne, niemand hat sich gerettet. Ist das denn möglich? Und wenn Israel schaffen es über das Meer? Das ist wirklich eine Aya. Eine Aya. Ein Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat ihn erniedrigt. Und das ist für jedes Volk. Und glaubst mir, Wallahi, das erwartet jeden, der auf dieser Welt sich hochmütig verhält. Auf der anderen Seite sagt der Prophet, Allah wird einem gerechten Herrscher helfen, auch wenn er ein Kafir ist. Allah wird ihm helfen. Einem gerechten Herrscher wird Allah helfen, auch wenn er ein Kafir ist. Und einem ungerechten Herrscher wird Allah subhanahu wa ta'ala die Hilfe entziehen. Wenn er ungerecht ist, subhanallah, ein Muslim, der ungerecht ist. Aber wir reden jetzt, das gilt nicht für Gaddafi. Gaddafi war kein Muslim. Ja? Gaddafi war kein Muslim, deswegen, dass mich jemand nicht versteht. Aywa. Ibadah ist auch einer von Sachen, bei denen es, wie soll ich sagen, nicht Meinungsverschiedenheit gibt. Meinungsverschiedenheit gibt es bei Ahl Sunna wal Jamaah in Aqidah. Aber bei dieser Frage, Ibadah, gibt es Gruppierungen, die widersetzen sich Ahl Sunna wal Jamaah. Die widersetzen sich Koran und Sunna. Und tun die Ibadah was? Auf ihre eigene Art und Weise interpretieren. Ja? Ibadah bei Ahl Sunna wal Jamaah hat drei Fundamente oder drei Komponente. Drei Komponente, drei Teile. Die Ibadah. Die erste ist Al-Mahabba, die Liebe. Die zweite ist Al-Khauf, Angst. Du machst Ibadah aus Hass? Nein. Ibadah hat drei Komponente: Liebe und Angst und Al-Raja, Hoffnung. Liebe. Du machst die Taten aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, du gehorchst wem? Nein, Liebe. Dem Geliebten. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Der Liebende gehorcht dem Geliebten. Oder nicht? Du liebst Allah, dann bedeutet das, du wirst ihm gehorchen. Weil du sagst, ich liebe dich, machst aber das Gegenteil von dem, was ich von dir verlange. Was ist das für eine Liebe? Das ist ein Zeichen, dass du mich was? Nein, nicht, dass du mich hast, dass du mich anlügst. Das ist keine Liebe. Wenn du zu jemandem sagst, ich liebe dich, dann bedeutet das, ich mache für dich alles. Ich werde dir gehorchen. Ja? Wenn du sagst, dass du Allah liebst, das bedeutet, du wirst alles machen, was Allah von dir verlangt. Ja? Zweite Sache, Khauf. Angst. Du hast Angst vor ihm. Das bedeutet, du lässt die Verbote aus Angst, dass er dich bestraft. Ja? Wie heißt der, von dem du Angst hast? Nein, nein. Der Angst, Einflüssende. Ja? Und der Ängstliche oder der Angst hat, hat Angst von dem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Er hat dir etwas verboten. Du hast Angst, dass er dich nicht bestraft. Du lässt es. Du kommst zu mir und sagst, Wallah, ich habe Angst von dir. Ja? Ich sage, dann lass das. Du machst es aber trotzdem. Ja, du hast keine Angst. Ja? Das ist irgendwas anderes. Das ist nicht Angst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Und wir reden hier, wenn wir... Und die dritte Sache ist Raja, Hoffnung. Hoffnung ist in welchem Sinne? Das Gutes, was du getan hast, die Ibadah, die du getan hast, ja? Die Tat, die du gemacht hast für Allah subhanahu wa ta'ala und das, was du verlassen hast für Allah subhanahu wa ta'ala, also aus Liebe und aus Angst, du hoffst, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das dann nimmt und dass er dich nicht bestraft und dass dir deine Taten Yawm al-Qiyamah nicht ins Gesicht geworfen werden. Ja? Jemand kommt zu dir, zum Beispiel deine Frau. Deine Frau strickt dir einen Pullover und bringt es dir als Zeichen des Respekts oder wie auch immer. Und du nimmst diesen Pullover und wirfst es ihr ins Gesicht. Was ist das? Das ist ein Zeichen der Erniedrigung. Ja? Das ist ein Zeichen der Unzufriedenheit. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und davor hat ein Muslim Angst und hofft auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass er deine guten Taten annehmen wird und dass er deine bösen Taten, dass er sie dir vergeben wird. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ja? Deswegen, diese drei Komponente müssen immer dabei sein. Diese drei Komponente zusammen sind Ibadah. Wenn eine fehlt, bist du schon auf dem falschen Weg. Das ist aber eh von Eschusum, wenn ich mal alle einverstanden, oder? Diese drei Komponente. Ohne Wenn und Aber. Okay. Ohne Wenn und Aber. Ja? Niemand gibt, der anderes behauptet. Außer die Sekten. Zum Beispiel, die Gulatu-Sufie, die extremen Sufis, sie beten Allah aus Liebe an. Sie beten Allah an aus Liebe. Liebe, Liebe, Allah liebt, Allah liebt, Allah liebt. Von wem haben sie diesen Mist? Von den Christen. Allah, Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich so sehr, er war bereit, sich zu kreuzen für dich. Ja? Egal, was du machst. Allah, Gott liebt dich. Gott kennt keinen Hass. Was ist das für ein Gott, der hasst? Und so weiter und so weiter. Wir brauchen von Gott keine Angst zu haben. Wir lieben ihn und er liebt uns. Die haben Allahs Eigenschaften verleugnet. Sie haben vergessen, dass Allah, wa anna Allah shadidul iqab, dass Allah sehr streng bestraft. Der allmächtige Gott, subhanahu wa ta'ala, bestraft sehr streng. Wenn jemand streng bestraft, dann hast du wirklich einen Grund, von ihm Angst zu haben. Der Barak wa ta'ala. Die Khawarij, was war mit denen? Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet aus Angst. Und nichts anderes. Angst, Angst, Angst. Sie haben sich auf die Ayat konzentriert, die über die Strafe Gottes spricht. Ja? Die über die Strafe spricht. Subhanallah. Auf das haben sie sich konzentriert. Allah bestraft, Allah bestraft. Ja? Was wurde aus ihnen? Aus ihnen wurde, dass sie die Hoffnung total verloren haben. Ja? Und mit der Liebe, was ist passiert? Sie haben über Allah subhanahu wa ta'ala ein Bild bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht keine Gnade hat, dass Allah nicht verzeiht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, auf dem Thron Allahs, auf dem Thron Allahs steht. Kannst du dir das vorstellen? Auf dem Thron Allahs subhanahu wa ta'ala, auf dem Arsch Allahs subhanahu wa ta'ala steht, inna rahmati sabaqat ghadabi. Meine Gnade hat meinen Zorn überholt, überstiegen. Ja? Wenn das auf dem Thron Gottes steht, subhanahu wa ta'ala. Ja? Zum Beispiel, du schreibst auf dein Haus, das ist die Villa von dem tapferen Abu Muaz al-Turki. Zum Beispiel. Das bedeutet, das ist dein Zeichen, das ist dein Motto, das ist, oder du schreibst ganz groß, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, auf dein Haus. Ha? Du gehst bei einer Villa vorbei und oben steht ganz La ilaha illallah. Das sieht es in den arabischen Ländern. Oder du gehst ganz groß, steht Mashallah oder Allahu Akbar. Ha? In den Mauern geschrieben. Ha? Was, das ist mein Zeichen. Das ist mein Motto. Das ist mein, wie sagt man das? Wie zum Beispiel das Zeichen von McDonald's. Mein Logo. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala auf seinem Thron steht, Inna rahmati sabakat ghadabi. Meine Gnade, mein Erbarmen hat meinen Zorn überholt, ist viel, hat ihn besiegt. Subhanallah. Das haben die Khawarij vergessen, weil sie sich nur auf Angst konzentriert haben. Sie machen alles aus Angst. So haben sie das Gefühl bekommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur streng ist, der Baraka ta'ala, dass er bestraft. Und dass am Ende, also was bedeutet das am Ende? Dass Allah subhanahu wa ta'ala ungerecht ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? So wurden sie haben die Hoffnung verloren. Eine falsche Tat, ich bin Kafir, ich muss mich baden und nochmal Schahade machen und du machst irgendwas, oh, du bist Kafir, alles, tot, fertig. Versteht ihr mich? Angst, Angst. Versteht ihr mich? So sind sie in die Irre gegangen. Und die dritte Gruppe, Raja, Hoffnung. Allah ist gnädig, Allah wird mir verzeihen. Er macht jeden Blödsinn, er macht, inshallah, die Murgia. Die extreme Murgia. Die extremen Murgia, die hoffen auf Allah, Allah ist gnädig. Ah, du sagst, das ist haram, Allah wird dich bestrafen. Ja, inshallah, Allah wird mir verzeihen. Inshallah, die, subhanallah. Aber Ahl Sunnah wal Jama'ah hat diese drei Komponente. Von wo haben wir diese Komponente? Aus Koran und Sunnah. Wir haben, soviel ich mich erinnern kann, alle diese Taten, zum Beispiel Mahabba, die Liebe, wir haben einen Vortrag über die Liebe gemacht. Alles über die Liebe haben wir gesagt, soviel ich mich erinnern kann. Oder war das mit jemand anderem? Über Angst. Was ist Angst im Islam? Khauf. Was ist Angst im Islam? Alles haben wir einzeln erwähnt. Wann darfst du Angst haben? Wann darfst du nicht Angst haben? Wann ist Angst erlaubt? Wann ist es verboten? Und so weiter und so weiter. Wann ist Angst Ibadah? Wann ist es die natürliche Angst? Das gleiche gilt auch für die Liebe. Wann ist Liebe Ibadah? Wann ist es Schirk? Liebe kann Schirk sein. Ja? Wenn du eine bestimmte Art von Liebe, wenn du sie bei dir hast, bist du ein Kafir. Ja? Du liebst jemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Oder wann ist es Sünde? Ja? Du liebst jemanden, den Allah nicht liebt. Subhanahu wa ta'ala. Oder du liebst etwas, was Allah nicht liebt. Versteht ihr mich? Ja? Eine verbotene Liebe. Und so weiter. Und so eine normale Liebe. Du liebst eine Frau. Ja? Auch wenn sie Kafir ist, zum Beispiel du heiratest eine schöne Christin, mit schönen Augen und was weiß ich, blaue blonde Haare und so weiter. Blaue Augen wollte ich sagen. Oder wie auch immer. Du liebst sie, sie ist Christin, aber so lieb, du liebst sie wie? Mit dieser natürlichen Liebe, Mann- und Frau-Liebe. Versteht sie mich, Barakallahu fikum? Aber du hast an ihr was? Ihren Schirk, ihre Akida. Weil was ist ihre Akida? Khubth. Najis. Innama al-Mushrikuna Najis. Die Mushrikin sind Schmutz. Najis. Was wird damit gemeint, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-Mushrikuna Najis. Fala yakrabu al-Masjid al-Harama ba'da amihim hadha. O ihr Gläubigen, die Mushrikin, die Götzendiener sind Najis, Najasa, Schmutz. Deswegen dürfen sie in der Nähe von Masjidul Haram, von Kaaba, nicht mehr kommen. Was wird damit gemeint? Ihr Körper, ihre Haare, ihr Schweiß, ihr Speichen? Nein. Nur ihr Kufr, ihre Akida. Aber äußerlich die Haut, die Haare, Speichel. Also ist nicht schmutzig, zweifellos. Versteht ihr mich, Barik Rafiq? Alles? Aywa. Nam. لا حول ولا قوة إلا بالله شروط صحة الإبادة وقبولها was sind die Voraussetzungen damit Allah subhanahu wa ta'ala eine Ibadah von dir annimmt die Voraussetzungen die erste ist وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ihnen wurde nichts anderes befohlen außer dass sie Allah anbeten wie مخلصين له الدين مخلصين mit إخلاص Mit was? Was ist Ikhlas? Reinheit. Reinheit, barakallahu fikum. Rein, etwas rein. Was bedeutet Khalis? Khalis? Pur. Pur, barakallahu fikum. Khalis bedeutet pur. Ja? Es gibt nicht, es ist nur eine Sache dabei. Ja? Deswegen, wenn man das sagt, erwähnen die in den Büchern der Akhida, erwähnen sie immer ein Beispiel aus der arabischen Sprache, Lebenun Khalis. Rein, pure Milch. Pure, reine Milch. Weil früher, was haben die Händler gemacht? Er nimmt Milch und mixt sie mit Wasser. Und verkauft ihr 20% Wasser und 80% Milch. Damit es schwerer wird und er kann es strecken, sozusagen. Ja? Wo sind die Drogendealer? Ah, ja. Allah, diese Afghanen. Aber das ist pure Milch, Khalis. Deswegen von was? Das, wie heißt Surah Kul Huwallahu Ahad? Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Reinheit. Ha? Wie? Kul Huwallahu Ahad. Khalis, rein. Nur einer, Subhanahu wa Ta'ala. Sag, Allah ist der eine, der einzige. Kul Huwallahu. Er ist Allah der eine. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Was ist lam yalid wa lam yulad? Er hat nicht gezeugt und er wurde auch nicht gezeugt. Als was? Als Antwort an die Kuffar, die sagen, Allah wurde geboren, das ist Jesus, und er hat geboren seinen Sohn Jesus. Was jetzt? Geboren oder wurde geboren? Keins von beiden, Allah spricht, subhanahu wa ta'ala, lem yalid, wa lem yulid, wa lem yakul lehu kufuwan ahad. Und keiner ist ihm niemals gleich, ebeden, nicht einmal in die Ehe, nee. Keiner kann kommen und sagen, wir haben ein neues Gesetz gemacht, das und das ist halal. Allah ist der eine Einzige, der sagt, halal und haram. Allah ist der Gesetze gemacht hat und sie im Koran und in der Sunna geschrieben hat. Wer jetzt kommt und sagt, ja, unser Präsident hat, oder unsere Regierung hat, oder dies oder das. Das bedeutet, Allah ist nicht Ahad bei dir. Ja? Und Allah hat einen Kufu, jemand, der ihm schon ähnlich ist oder gleich steht. Wo? Im Gesetz. Es gibt jemanden, der das Gesetz machen darf, außer Allah. Ja? Khalis, al-Ikhlas, kul huwallahu ahad. Sag, sprich, er ist Allah der eine. Ahad. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Deswegen, die erste Voraussetzung, Schart, damit Allah deine Ibada annimmt, ist Ikhlas. Das etwas Khalis, pur. Was hast du gesagt? Pure Milch. Nicht pure Milch, sondern Ikhlas. Reinheit. Dass du etwas rein oder nur für Allah subhanahu wa ta'ala machst. Du willst damit was erlangen? Allah subhanahu wa ta'ala Zufriedenheit. Du willst Allahs Belohnung dafür. Nur deswegen machst du diese Tat. Gewisser Ikhlas ist nicht der von der Stufe. Das ist der normale Ikhlas, oder? Also das, welche Stufe? Also, soll ich sagen? Achso, ja, stimmt. Sehr gut. Du hättest ihn fragen sollen, was war der? Ihsan, Ikhlas? Wo sind wir stehen geblieben? Allahs? Das erste war Ihsan. Und das ist Ikhlas. Und zweite ist Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Das war die erste Voraussetzung. Dass du etwas nur für Allah machst. Wenn du es für Allah machst und noch für jemand anderen, das ist Schirk. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Entweder der große Schirk oder der kleine Schirk. Wenn es der große Schirk ist, dann hast du einen anderen Gott. Und du bist kein Muslim, du bist ein Muschrik. Wenn es aber der kleine Schirk ist, dann wird diese Tat zunichte gemacht. Du machst sie umsonst. Egal, um welche Tat es sich handelt. Deswegen ist dieser Schirk so gefährlich. Wenn du den Großen begehst, bist du Kafir geworden. Alle deine Taten sind zerstört. Wenn du den kleinen Schirk begehst, dann ist diese Tat, die du gemacht hast, zerstört. Ja? Und du betest jahrelang und begehst den kleinen Schirk. Du stellst dich und machst das Gebet urschön, wenn die Leute dich anschauen. All das, was du machst, ist, du bekommst keine Belohnung dafür. Nichts. Es wird وَقَدِمْنَا إِلَّا مَا أَمِلُوا مِنْ أَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْثُورًا, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir werden ihren Taten vortreten und wir werden sie in zerstreuten Staub verwandeln. Ja? Hat jemand schon gesehen, in einer Wüste, wenn im Winter, wenn ein starker Wüsten, wenn ein Sturm kommt oder Wind, wie dieser ganze Staub. Du musst dich mit dem Tuch so einwickeln, damit dir der Staub nicht in die Augen fliegt. So werden die Taten von den Muschrikin sein. Weg. Deswegen haben wir als erstes, was erwähnt, diesen Schirk, Tauhid und Schirk. Diese zwei gegensätzlichen Sachen, wie gefährlich diese Sache ist. Halas? Aywa. Zweite Sache oder zweite Voraussetzung ist, dass du bei dieser Tat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgst. Du hast eine Tat gemacht, nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Du willst Allahs Zufriedenheit. Aber diese Tat muss der Sunna des Propheten entsprechen. Die muss der Scharia entsprechen. Die muss der islamischen Regel entsprechen. Du kannst jetzt nicht mit irgendwas kommen und sagen, ich mache das für Allah. Aber sie ist nicht, eine Tat der Scharia. Versteht ihr mich? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Kullu amalin leise alaihi amruna fahuared. Jede Tat, also jede Tat, die jemand macht, oder jeder, der mit einer Tat kommt, die nicht von unserer Religion ist, oder die nicht vorgeschrieben wurde in unserer Scharia, das wird abgelehnt, zurückgewiesen, das wollen wir nicht, das wird nicht angenommen. Das ist die Antwort für wen? Für die Ahlul Bidah, die Mubtadiya, die Neuerungen im Islam einführen und sagen, das ist eine Bidah, hast eine gute Sache. Das ist keine gute Sache. Wäre das eine gute Sache, würde Allah subhanahu wa ta'ala sie erwähnen im Koran. Er wollte sie dem Propheten beibringen, damit er uns das beibringt, wenn das eine gute Sache wäre. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Halas. Und schon gar nicht eine Sache, die haram ist, dass jemand kommt jetzt mit einem Haram. Wie zum Beispiel, machen manche Duat, die Leute zum Islam rufen. Ich habe euch hier diese Geschichte erzählt. Ich will nicht sagen, welchen Land das ist. Sie nehmen einen Dings, diesen Dings, wie heißt das? Piano, Und machen eine Party in einer Moschee mit Piano und so, damit sie die Jugendlichen in die Moschee locken. Wallahi! Sie locken die Jugendlichen in die Moschee rein mit Piano und so. Bulgarien! Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, das ist ein Wahnsinn. Was ist das dort? Ihre Anstalt oder was? Wallah, sie machen Musik, um die Leute zu locken. Aber die anderen, die Musik machen, nicht in der Moschee, sondern in einem Club. Das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche. Okay, in der Moschee ist es viel schlimmer, aber das ist das Gleiche. Er will mit einem Haram zu Halal kommen, aber das ist unmöglich. Zu Halal kommst du nur die Wege des Halals. Zum Halal kommst du nur durch die Wege des Halals. Und sonst nicht anders. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Die Christen, die haben auch... Orgel, da bist du wahnsinnig, Orgel. Na, Wallahi. Subhanallah. Subhanallah. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Ibadah. In einem anderen Sinne, ich werde versuchen, also das kurz zu fassen. Es gibt zwei Arten von Ibadah. Eine Ibadah Kauniyya und eine Ibadah Shara'iyya. Ibadah Kauniyya, das ist die Ibadah oder die Unterwerfung, die kosmische Unterwerfung. Das ganze Universum unterwirft sich Allah subhanahu wa ta'ala und gehorcht ihm. Ob es will oder nicht. Die Sonne kommt in der Früh raus, am Abend geht sie wieder runter, der Kafir muss in der Früh aufstehen, dann muss er essen. Er muss sich dem Gesetz Allahs unterwerfen. Halas? Und dann gibt es die andere Unterwerfung, die Unterwerfung der Scharia. Das, was Allah subhanahu wa ta'ala den Gläubigen, oder besser gesagt den Menschen befohlen hat, und sie halten sich daran und machen das. Das ist die andere Art von Ibadah. Bei der ersten Ibadah, alle unterwerfen sich Allah, und bei der zweiten Ibadah, oder besser gesagt der zweiten Art von Ibadah, die Ibadah in der Scharia, da unterwerfen sich nur die Gläubigen. Nur die Gläubigen. Barakallahu fikum. Naam. Aywa. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu, also als Beispiel für die erste Art von Ibadah, in kullu. Man fi samawati wal ardi, illa ati rahmana abda. Und jeder, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und jeder wird yomul qiyama, also vor Allah subhanahu wa ta'ala als ein Abd, als ein Diener kommen. Abd ist der, der die Ibadah verrichtet. Als ein Das ist die Sura, ist Maryam 93. Maryam 93, alles? Und jeder wird Yawmul Qiyamah Allah als ein Abt kommen, als ein Diener, als einer, der sich ihm unterworfen hat, ob er möchte oder nicht. Aus der Erde raus. Das Befehl wird kommen, dass die Menschen aus der Erde rauskommen. Dann werden die Malaika sich versammeln auf einem Platz und die werden als Ibad vor Allah stehen. Auf dieser Welt haben sie sich benommen wie wer? Wie Ibad? Wie Diener? Nein, auf dieser Welt haben sie sich benommen wie Götter, wie Herren, wie Herrscher, wie die werden irgendwas Besonderes. Ja, Yawmul Qiyamah werden sie als Diener kommen, ob sie es wollen oder nicht. Was sagt der Prophet Sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Tatsache. Er hat sie angenommen. Wer sie nicht annimmt, ist ein Kafir. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie angenommen und genau diese Tatsache will er uns beibringen, alaihi salatu wasalam. Zum Beispiel das, wo wir vorige Woche genannt haben. Ich sitze wie ein Diener und ich esse wie ein Diener, weil ich bin wahrlich ein Diener, ein Abd. Ein Diener Allahs, ein Sklave Gottes, der Baraka Ta'ala. Und genau diese Tatsache müssen wir verstehen. Du bist auf dieser Welt nur ein Diener. Ein Diener Allahs. Allah befehlt dir, du machst es. Allah verbietet dir, du hältst dich davon fern. Das, was du machst es aus Liebe zu Allah. Weil du behauptest, du würdest ihn lieben. Wenn du ihn liebst, dann wirst du deinem Liebenden. Oder deinem Geliebten oder Liebenden, das ist das Gleiche, oder? Wirst du gehorchen oder nicht? Subhanahu wa ta'ala. Du hast Angst, dass er dich nicht bestraft. Deswegen machst du es. Und du hoffst und verlierst nie die Hoffnung, weil Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er? Und Hoffnung verliere nur die in einer Ayah, Qawmun Kafirin in einer anderen Reihe, Qawmun Khasirin, die Verlorenen, die Ungläubigen, sie haben die Hoffnung verloren. Er geht es den Weg des Teufels. Er hat die Hoffnung verloren. Ich habe einmal mit so einem Schwachkopf geredet, als wir Infostand gehabt haben. Einer kommt, hat gesagt, er wäre Bosnier. Er sagt, ich frage ihn, ich wollte mit ihm diskutieren. Weil wenn er sagt, ich bin Christ, dann diskutieren wir also auf dieser Ebene. Wenn er sagt, ich bin Kommunist, dann diskutieren wir. Wenn er sagt, ich bin ein Nationalist, Separatist, Chauvinist oder was auch immer. Was auch immer. Ein Jude und so weiter und so weiter. Er sagt, ich glaube nicht mehr an Gott. Ich sage nicht mehr. Er sagt, 92 ist Gott für mich gestorben. Als Krieg in Bosnien begonnen hat, als die Bosnier-Brüderkrieg hat begonnen, Serben, Kroaten, Bosnier haben begonnen, sich gegenseitig zu töten. Da ist Gott für mich gestorben, sagt er. Das ist so ein Schwachkopf, Allah. Gehirnlos. Allah, deswegen sagt er sowas. La hawla wa la quwwata illa billah. Er hat die Hoffnung an Gott verloren. Er hat die Hoffnung an Allah verloren. Er hat halas. Das war's. Warum? Warum ist das passiert? Weil er Allah überhaupt nicht kannte. Er kannte Gott nicht. Deswegen. Warum wird jemand zu einem Murtad? Warum begeht jemand Ridde? Was ist Ridde? Abfall vom Islam. Der vom Islam abfällt, er wird Murtad. Ein Abtrünniger. Wieso wird er ein Murtad? Wieso verlässt der Islam? Aus einem einzigen Grund. Er kennt Allah nicht. Subhanahu wa ta'ala. Deswegen erwähnen die Ulema bei Tawhid diese Art von Tawhid, Al-Asma'i wa Sifat, dass du Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernst. Dass du ihn gut kennenlernst durch Koran und Sunnah. Und meistens, wie gesagt, die von Islam abfallen, sind Leute, die Allah nicht kennen. Die verleugnen Allahs Namen, die verleugnen Allahs Eigenschaften. Die Kadirier sagen, Allah wusste nicht alles. Allah weiß nicht alles, bis es nicht passiert. Die Kadirier, später werden wir inshallah ta'ala in YouTube den Brüdern sagen, wer die Kadirier sind. Ein Bruder hat mich vor ein paar Tagen angesprochen, hat gesagt, wer sind die Naqshbandiyya und die Kadirier und die Qadianiyya. Dann habe ich ihn angesprochen über das Video, das ich einmal hier gezeigt habe. Über die Kadri und die Kadianie. Das sind die mit dem großen Schnurrbart, mit den langen Haaren, die mit dem Kopf so herumtanzen und gleichzeitig auf den Dings Trommel hauen. und sich dann später die Messer in den Kopf reinstecken und bohren und sich dann durch den Bauch durchstechen und die... Wieso sind die Kuffar geworden? Weil sie diese Eigenschaft Allahs verleugnet haben. Allah wusste nicht alles, bis es nicht passiert ist. Sie haben ihn mit einem Menschen verglichen. Ein Mensch, du weißt es nicht. Du weißt es. Weißt du, dass das Licht ausgehen wird? Nein. Der Bruder macht so, tick. Ah, jetzt weißt du es. Du hast es erfahren, nachdem es passiert ist. So beschreiben sie Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sind sie Kuffar. Die zum Beispiel diejenigen, die sagen, ja, das Gesetz Allahs entspricht nicht unserem Zeitalter, in dem wir leben. Die Menschheit hat sich weit entwickelt. Seitdem der Prophet gestorben ist, sagen wir, ihr seid Kuffar. Ungläubige seid ihr. Allah hat dieses heilige Buch offenbart bis zum jüngsten Gericht. Allah mit seinen Eigenschaften, der Herrscher des Himmels und der Erde, der Muschirria, der Gesetzgeber, hat dieses Gesetz gemacht. Und du hast keine andere Wahl, außer dieses Gesetz zu folgen. Allahs. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Wenn du ein Gesetz dieser Gesetze brichst, dann bist du ein Sündiger. Wenn du es verleugnest, bist du ein Kafir. Wir sagen nicht, wenn du ein dieser Gesetze brichst, bist du ein Kafir. Das sagen wir, die Khawarij. Zum Beispiel, du machst eine Sünde. Allahs Gesetz ist, Alkohol ist verboten. Es ist verboten. Wer es trinkt, soll bestraft werden. Auf dieser Welt. In der nächsten Welt, wenn Allah will. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Bist du Kafir geworden, indem du Alkohol getrunken hast? Nein, aber indem du dieses Gesetz verleugnest, dass du sagst, es gibt kein Peitschen für Alkohol trinken. Oder Alkohol trinken ist nicht haram. Dann bist du aus dem Islam rausgetreten. Und das ist einer, der nichts ist. Ein Nichts, ein Niemand. Was ist dann mit einem islamischen Herrscher? Ein islamischer Herrscher, unter Anführungszeichen. Ein Herrscher kommt und sagt, halas, ab jetzt werden wir die Strafe für Alkohol trinken abschaffen. Versteht ihr mich? Er ringt, kämpft mit Allah subhanahu wa ta'ala oder möchte mit Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen um sein Recht, dass er das Gesetz macht. Und die Menschen haben keine andere Wahl, außer es zu befolgen. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aywa. Auf jeden Fall, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt seine Ibad, seine aufrechten Diener, sehr oft im Koran. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Und die Diener Allahs sind die auf der Welt, was? Wie gehen? Aufrecht gehen mit Stolz und mit Ruhe und mit Waqar. Man sieht an denen, dass sie was? Dass sie was Besonderes sind. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt die Zeichen seiner Ibad, seiner aufrechten Diener. Und diese Zeichen sind zu sehen. Vielleicht nicht so, aber auf den Videos. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, ist es erlaubt einem Muslim auf der Straße herumzuhüpfen, wie ein Spasti, wie ein Clown herumzuspringen, wie ein Hofnarr? Nein, das ist nicht Zeichen eines Diener, von einem Diener Gottes, subhanahu wa ta'ala. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Alas, inshallah ta'ala, wir haben keine Zeit mehr, wir müssen hier aufhören. Aywa. Es gibt eine Regel, über Ibadah, die werden wir nächstes Mal erwähnen mit Allah subhanahu wa ta'ala Hilfe, und dann werden wir inshallah ta'ala das wiederholen mit den Arten der Liebe und die Arten von Angst und was bedeutet Hoffnung und so weiter, damit wir das besser verstehen inshallah ta'ala. Weil wenn wir sagen Ibadah, die drei Fundamente der Ibadah oder Komponente der Ibadah sind Liebe, Angst und Hoffnung. Wir sollten also jede einzelne diese Sachen gut verstehen, damit wir nicht irgendwas falsch verstehen, dass du sagst, ich liebe mein Kind oder ich liebe meine Frau, oh, vielleicht ist das verboten, ich darf sie nicht lieben. Verstehst du mich? Oder du hast Angst vor einer Spinne oder einer Fledermaus und so weiter. Damit du sagst, wieso habe ich solche Angst, wenn ich eine Schlange sehe, bekomme ich Gänsehaut und so, das ist vielleicht haram, darf nicht sein und so. Verstehst du mich, barakallahu fikum? Und Raja, Hoffnung, du machst zum Beispiel eine Dua. Eine Dua, die du gemacht hast. Wenn deine Ibadah aufrecht ist, was wird sie aus dir machen? Was wird also nach dieser Dua? Zum Beispiel, du hast irgendein Problem. Und bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dir diesen Problem entfernt. Versteht das gut? Das ist das Wichtigste in unserem Leben. Das ist das Allerwichtigste. Wer das versteht, hat inshallah alles verstanden. Du machst eine Dua, du hast irgendein Problem. Und bittest Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dein Problem löst. Wenn deine Ibadah richtig ist, und diese Raja, diese Hoffnung richtig ist, wird dich diese Dua sofort beruhigen. Du wirst sagen, ja Allah, du hast Angst, oder du bist traurig, oder du bist niedergeschlagen. Und du machst deine Dua und sagst, oh Allah, ich bitte dich das und das und das und das. Nachdem du das gemacht hast, wenn diese Hoffnung richtig ist, wirst du dich sofort beruhigen und sagen, halas. Verstehst du mich? Sagst halas. Ich habe Allah subhanahu wa ta'ala gebeten, Allah, ich hoffe auf Allah, ich verlasse mich auf Allah. Allah, das ist jemand, auf den man sich verlassen kann. Du rufst deinen Bruder an. Einen ist bekannt für seine Gotteswürdigkeit. Und sagt, schau Bruder, Allah, ich habe ein Problem, kannst du dorthin gehen, um das für mich zu regeln und so. Du weißt, er kann das, inshallah, mit Allahs Erlaubnis regeln, er hat Beziehungen. Und er sagt, schau, ich mache das für dich, also inshallah, hab keine Angst und so. Nachdem du aufgelegt hast und sagst, halas, alhamdulillah, ich habe den Bruder angerufen, inshallah, wird es mich. Bei einem Menschen beruhigst du dich und bei Allah subhanahu wa ta'ala findest du diese Ruhe nicht. Irgendwas stimmt mit deiner Iman nicht, mit deiner Ibadah nicht. Verstehst du mich? Daran müssen wir viel, viel arbeiten und viel, wie sagt man das, über diese Sache nachdenken. Allah, barakallahu fikum, möge Allah mir verzeihen und euch und alle Muslime. الأشواق يلفحني ويسعر من براكيني Mehr Videos und Audios finden Sie unter www.mukatila.de und www.salafimedia.de. Besuchen Sie uns jeden Dienstag, Donnerstag sowie jeden Samstag auf www.paltalk.com im Raum Fizibilila auf dem Wege Allahs Beginn immer um 19 Uhr. إن أجلائت الحضن فتسبيني ولكن الحتو في الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدني ولكن الحتو في الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدني وقادوا للدنا مجدا يحط مذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وقالوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعدنا عزة الدين وصونا النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضوا لله نحبهم على أطراف مسنونه وصونا النصر في أرض وفيها ألف مدفون قضوا لله نحبهم على أطراف مسنون وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكين وأحيوا في حنايانا بقايا